was a phantom. Was ist los auf unserer Welt? Alles dreht sich um Geld, um Macht, um Profite, ist das alles, was zählt? Ich sehe Menschen hungern und zerbrechen am Leben und sehe Staaten, die Milliarden für Krieg ausgeben. Ich schau da raus und mir wird schlecht, wie nach zu viel Alk, dass Millionen Menschen leiden, lässt uns kalt. Kids aufnehmen Drogen, verbauen sich ihr Leben und scheißen drauf, weil sie keine Zukunft sehen. Es ist nicht alles Gold, das glänzt, nicht hier und nirgends sonst. Der Mensch hat verloren, Kapitalisten gewonnen. Wer Macht hat, nutzt sie aus, um Interessen durchzusetzen, auch wenn es bedeutet, Menschenrechte zu verletzen und Menschen auszubeuten und Kriege zu führen. Wir werden von gewissenlosen Wichsern regiert. Es ist doch überall das gleiche, wenn ihr mit Schweigen dient. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Krieg beginnt, der alles Leben zerstört auf unserem blauen Planeten. Wir sollten nicht schweigen, sondern offen drüber reden, ja. Doch wie so oft wird es dann reagiert, wenn es zu spät ist. Es muss erst was passieren. Wann begreifen wir endlich, es geht nicht gegeneinander? Warum hassen wir und bekriegen einander? Wann verstehen wir endlich, dass es so nicht mehr geht? Ich hoffe bald, sonst ist alles zu spät. Wann begreifen wir endlich, es geht nicht gegeneinander? Warum hassen wir und bekriegen einander? Wann verstehen wir endlich, dass es so nicht mehr geht? Ich hoffe bald, sonst ist alles zu spät. Ihr habt Träume, so wie viele auf der Welt. Ein melancholisches Gefühl, das euch gefangen hält. Seht ihr diese ganze Scheiße auf der Welt? Alles, was ihr zählt, ist das Geld. Sie führen ihre Kriege aufgebaut auf der Lüge. Mann, wisst ihr was? Steckt mal das Gleiche in die Liebe. Kinder werden von euch so gemacht, als laden Liebe. Aus ist euer Traum, eine verträumte Melodie. Zieht durch Zeit und Raum. Eure Sehnsucht führt euch in eine ferne Welt. Eine Welt, in der jeder noch zu jedem hält. Doch wer holt euch da raus? Auf der vierten Dimension. Armut kennt jeder zweite schon. Alles andere wäre reine Illusion. Globalisierung täglich neue Backfusionen. Geben an in dieser Welt den Ton. Ohne Rücksicht auf die nächste Generation. Durch die Straßen, guck nach links, guck nach rechts. Alles grau, alles taub, voller Hass. Mir wird schlecht, wenn ich manche Leute sehe. Da tut mir schon der Anblick weh. Arm, krank, obdachlos, guck wie er sich durchs Leben schlägt. Die Armen kämpfen jeden Tag, sie haben nichts zu essen mehr. Keiner hilft ihnen wirklich und das Leben ist schon genug schwer. Die Börse ist am dritten leer, wieder Hunger wie am Bär. Guck mal, dieser feine Herr, da schert ihn doch nicht wirklich sehr. Kannst du mir erzählen, was hier los ist? Gleichgültigkeit und Hass in Überdosis. Seid nicht gezeigt wie von Moses. Hier geht's um was Großes, rauft euch zusammen, weil das sonst unser Tod ist. Die Reichen werden immer reicher, Arme werden immer ärmer. Und egal wohin ich schaue, haben die Leute Stress und Ärger. Ich frag mich noch, wie lange es dauert, bis die Decke runterfällt. Kinder stehen, Leben nehmen, was ist denn los auf unserer Welt? Wann begreifen wir endlich, es geht nicht gegeneinander? Warum hassen wir und bekriegen einander? Wann verstehen wir endlich, dass es so nicht mehr geht? Ich hoffe bald, sonst ist alles zu spät. Wann begreifen wir endlich, es geht nicht gegeneinander? Warum hassen wir und bekriegen einander? Wann verstehen wir endlich, dass es so nicht mehr geht? Ich hoffe bald, sonst ist alles zu spät. Wann begreifen wir endlich, es geht nicht gegeneinander? Warum hassen wir und bekriegen einander? Wann verstehen wir endlich, dass es so nicht mehr geht? Ich hoffe bald, sonst ist alles zu spät. Wann begreifen wir endlich, es geht nicht gegeneinander? Warum hassen wir und bekriegen einander? Wann verstehen wir endlich, dass es so nicht mehr geht? Ich hoffe bald, sonst ist alles zu spät. Fruit your legs, yeah. T-Shirt und Blau. Yeah. Was ist los auf unserer Welt, man?